Rezeption der deutschen Form hat sein Leben nie schon, als die Polen ins Reich einfiel. Stand er in den Frankfurt rein, kämpfte gegen Fremdherrschaft, ließ die Heimat nie allein. Schwör am Grab unseres Helden, der Tag der Rache kommt bestimmt. Kein Vergeben, kein Vergessen, und wenn noch so viel Zeit verrinnt. Ich schwör am Grab unseres Helden, der Tag der Rache kommt bestimmt. Ja! Kämpfer vergaß nie die Soldaten der Pflicht. Für Deutschland war der Schicksal eine Sache gab es nicht. Als Deutscher dann auf Deutsche schoss, schwor er sich in seiner Not bei dem Märtyrer zu treffen, 23 entweder Sieg oder Tod. Kein Vergeben, kein Vergessen, wenn noch so viel Zeit verrinnt. Wir schwören am Grab unseres Helden, der Tag der Rache kommt bestimmt. Kein Vergeben, kein Vergessen, und wenn noch so viel Zeit verrinnt. Wir schwören am Grab unseres Helden, der Tag der Rache kommt bestimmt. Kein Vergeben, kein Vergessen.